tolles, wundervolles Lied. Garantiert nicht strafbar, weder Text noch Melodie. Ihr werdet aus allen Wolken fallen. Selbst simple Gehirne können den Text nicht lesen. Tralali, tralala, tralali, tralala, tralali. Bei der Staatsanwaltschaft begann derweil ein anderer Tanz. Man prüft dort zurzeit die strafrechtliche Relevanz. Die Polizei beschlagnahmt erstmal die Noten. In ganz Brandenburg ist das Summen der Melodie verboten. Gestern hat der Herr Bettner im Fernsehen die Leute gewarnt. Das sei ein böses Lied, nur so als harmlos getan. Die Antifa sucht bereits den Urheber. Gestern Anzeichen der Straßenbahn, sogar ein Aufkleber gegen Tralali, tralala, tralali, tralala, tralali. Aber lass diesen Abschaum noch brüllen und schreien. Rotz und Wasser heulen, ob Gift und Galle speien. Wir werden weiter unser Liedlein singen. Es macht einfach Spaß, dieses Bad zum Heißen zu bringen. Tralali, tralala, tralali, tralala, tralali. Tralali, tralala, tralali, tralala, tralali. Tralali, tralala, tralali, tralala, tralali. Das mache ich auch.